Zeiten einer Welt in Frieden und Glück, einer Welt von Sternen und Weiten, und kein Mensch hält den anderen zurück. Da steht da auf einmal ein Männlein, schräg blickst und es grinst mich nur an. Arrogant und schäbig, dass ich gar nicht mehr träumen kann. Hau ab aus meinem Traum. Hau ab aus meinem Traum. Oh, eben sei ich noch alles gesichert. Spaß am Dasein und dem, was man tut. Kinder gehen fröhlich zur Schule, einer stärkt des anderen Mut. Da steht da auf einmal das Männlein, grinst mich an wie zerbrochenes Geschirr. Und was grad noch klar war, ist auf einmal vernebelt und wirr. Der Teufel auf der Welt.